sie auf einmal allesamt vor ihm standen. Da weinten sie vor Freude. Aber warum weinten sie denn? Weißt du, Liebling, sie hatten nicht mehr gedacht, uns jemals wiederzusehen. Deswegen war ihre Freude so unglaublich groß.